Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Im Ö1 Hörspieltermin bringen wir heute den zweiten Teil der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Karl Kraus hat dieses große Antikriegsdrama in 7 Jahren geschrieben, von 1915 bis 1922, als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Einen Krieg, den Österreich-Ungarn begonnen hatte und der bis dahin größte Krieg der Geschichte wurde. 17 Millionen Menschen kostete er das Leben. Und die Friedenszeit danach war kurz, denn der Erste Weltkrieg hatte den Boden für den Faschismus bereitet. Karl Kraus' Antikriegsdrama ist eine bittere Realsatire in mehr als 200 meist kurzen Szenen. Franz Schuh und Erwin Steinhauer haben für Ö1 daraus eine Auswahl getroffen. Die Handlung, so schreibt Karl Kraus, in 100 Szenen und Höllen führend, ist unmöglich, zerklüftet, heldenlos. Der Humor ist nur der Selbstvorwurf eines, der nicht wahnsinnig wurde bei dem Gedanken, mit heilem Hirn die Zeugenschaft dieser Zeitdinge bestanden zu haben. Außer ihm, der die Schmach solchen Anteils einer Nachwelt preisgibt, hat kein anderer ein Recht auf diesen Humor. Die Mitwelt, die geduldet hat, dass die Dinge geschehen, die hier aufgeschrieben sind, stelle das Recht zu lachen hinter die Pflicht zu weinen. Erwin Steinhauer. Der Thomas Bernhard hat 1968 bei der Verleihung des österreichischen Staatspreises über uns Österreicher gesagt, wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Und dieses gemeine Desinteresse ist damals in der Zeit, wo Böhmen noch bei Österreich war und Österreich eine Weltmacht, zum Ausbruch gekommen und ist total in Aggressivität umgeschlagen. Und da kam es zu so etwas wie einem gleichgültigen Interesse am Töten, zu einer Form von mörderischer Wurstigkeit oder, wie es die Hilde Spiel viel später ausgedrückt hat, zur sogenannten Dämonie der Gemütlichkeit. Die Dämonie der Gemütlichkeit wird uns in einigen Szenen der letzten Tage der Menschheit entgegentreten. Die letzten Tage der Menschheit demaskieren, sie halten einem den Spiegel vor, sie klären auf. Karl Kraus betonte, dass die Dialoge, die in den letzten Tagen zu hören sind, nicht erfunden sind. Er schreibt, die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Hören Sie heute den zweiten Teil der letzten Tage der Menschheit. Die Musik stammt von Georg Graf, Pamelia Stickney, Joe Pinkel und Peter Rosmarit. Sämtliche Rollen der großen Tragödie verkörpert Erwin Steinhauer. Vierter Akt, erste Szene. Ein Bahnhof bei Wien. Eine 500-köpfige Herde steht vor dem herabgelassenen Kassenschalter seit 2 Stunden. Ein Wiener. In 10 Minuten kommt er. ein zweiter Wiener. Bitteschön, wann kommt er denn? Der Portier. Na ja, so um 7 Uhr kommt er gern. Ein dritter. Na, war jetzt erst schon 7:45. Der Portier. Richtig, du schau, na ja, heute hat er 2,5 Stunden Verspätung. Es ist angeschrieben. Der Nörgler. Kann man sich darauf verlassen? Der Portier. Was weiß denn ich? Die wissen am Trick. Und wenn sie was wissen, werden sie es doch nicht dem Publikum auf die Nosen binden. Ja, aber warum denn nicht? Na, weil sie selber einen Trick wissen. Aber es ist doch angeschrieben. Ja, angeschrieben. Aber kommen tut er deswegen halt du später. Ist das die Regel? Nein, eine Regel ist gerade nicht. Aber das muss eine reine Ausnahme sein, dass er pünktlich nach der Verspätung kommt. Ja, aber warum wird denn dann die Verspätung angeschrieben? Na, weil das eben kein Mensch nicht wissen kann. Die draußen mögen es nicht herein und die herin zogen nichts. Ein vierter. Mir scheint gar, jetzt kommt er. Der Portier. Na, was dann, sechs? Das ist allein der reine Zufall. Ja, aber wie kommt denn das? Mein lieber Herr, da nützt kein Nürgeln, da müssen Sie wem anderen fragen, ja? Das sind halt die Verspätungen. Wir herin kriegen keine Meldung nicht und die draußen zogen nichts. Jetzt bei dem Verkehr kann man halt nichts machen. Jetzt ist Krieg. Ein fünfter. Der Zug kommt! Ein sechster. Der Kassier schläft! Rufe. Was ist denn? Aufmachen! Der Nörgler schlägt mit dem Stock auf den Schalter. Der Schalter geht in die Höhe. Das österreichische Antlitz erscheint. Es ist von außerordentlicher Unterernährtheit, jedoch von teuflischem Behagen gesättigt. Ein dürrer Zeigefinger scheint, hin und her fahrend, alle Hoffnung zu nehmen. Das österreichische Antlitz. Wird keine Karten ausgeben. Wird keine Karten ausgeben. Murren, das sich zum Tumult steigert, es bilden sich Gruppen. Ein Eingeweihter. Kommt, ich zeig ein kein Hintertierl, da brauchen wir überhaupt keine Karten. Alle ab durchs Hintertürl. Verwandlung. Zweite Szene, Divisionskommando. Ein Kommandant, der Kaiserjäger tot, ein Major. Ein Kommandant. Exzellenz, gerade dieses Unternehmen war mangels entsprechender Artillerie aussichtslos. Der Feind hat geradezu ein Scheibenschießen auf die abgelassenen Pontons und deren Besatzungen veranstaltet. Hunderte von Leichen sind an jenem Tag im Sahn versunken und dann mussten wir doch die Forcierung des Flusses aufgeben. Wir stehen jetzt vor derselben Situation. Der Kaiserjäger tot. Sie müssen unbedingt aushalten. Exzellenz, die Truppen erfrieren in den von Grundwasser erfüllten eisigen Löchern. Wie hoch schätzen Sie die voraussichtlichen Verluste? 4000. Die Truppen sind befehlsgemäß zu opfern. Wenn sie herauskommen werden, warten sie bis zu den Knien im Schnee und sollen dabei eine überhöhende Stellung des Feindes angehen. Haben Sie denn keinen Feldkuraten, der die Leute aufpulvern könnte? Die Offensive darf um keinen Preis verzögert werden. Exzellenz, es liegt ja so viel Schnee, dass ein ganzes Regiment aufgerieben wird. Ein Regiment? Was macht mir ein Regiment? Die Leute stehen mit hungrigem Magen im Wasser. Sie kämpfen verzweifelt gegen die gewaltigen, unausgesetzten Anstürme der Russen. Der Kaiserjäger tot wird zum Telefon gerufen. Der Kaiserjäger tot. Was? Oblösung oder Verstärkung? Herr Oberst, Sie haben auszuhalten bis auf den letzten Mann. Ich habe keine verfügbare Mannschaft und ein Zurück kenne ich nicht. Koste es, was es will. Was? Einen Tag Ruhe wollen Sie zum Trocknen der Kleider? Was sagen Sie? Ihre armen, braven Tiroler liegen erschossen draußen und schwimmen im Wasser? Zum Erschießen sind Sie da! Schluss! So, und Ihnen habe ich nichts anderes zu sagen. Die Truppen haben in ihren Stellungen auszuharren. Es geht um meine Existenz. Verwandlung. Dritte Szene. Eine protestantische Kirche. Pastor Geier. Pastor Geier. Und schauet um euch. Glänzende Leistungen des deutschen Tatengeistes reihten sich wie die Perlen einer schimmernden Schmuckkette aneinander. Er schuf sich das Wunderwerk des U-Bootes. Er stellte jenes märchenhafte Geschütz her, dessen Geschoss bis in die Ätherregionen des Luftmeeres aufsteigt und Verderben über mehr als 100 Kilometer in die Reihen des Feindes trägt. Aber nicht nur, dass der deutsche Geist uns mit Waffen versorgt, er wird nicht müde, auch an der Schutz- und Trutzwehr des Gedankens zu schaffen. Wie ich euch heute mitteilen kann, arbeitet Schulze in Hamburg im Auftrage unseres Auswärtigen Amtes an einer grundlegenden wissenschaftlichen Arbeit über Leichen und Grabschändungen durch Engländer und Franzosen. Eine Arbeit, die zu internationalen Propagandazwecken verbreitet werden soll und der wir nur vom Herzen einen Widerhall bei den noch zweifelsüchtigen Neutralen wünschen müssen. Die Versenkung ungezählter Tonnen von Lebensmitteln durch unsere U-Boote, in vielen Darstellungen vorgeführt, ist von einer derart packenden Wirkung, dass das neutrale Publikum, zumal die Frauen, die ja für den Verlust solcher Schätze empfänglich sind, ohnmächtig werden. Und allmählich bricht sich die Einsicht Bahn, dass der Schaden, den wir unseren Feinden zufügen, nachgerade unermesslich ist. Nehmet euch die Worte zu Herzen in jenem herrlichen Gedicht, dem Soldatengebet, das ich in der trefflichen Propagandaschrift gefunden habe, welche unsere Regierung bereits nach dem neutralen Auslande versandt hat, um dort Aufklärung über deutsche Eigenart zu verbreiten, Verständnis für deutsches Wesen zu erwecken und so allmählich zum Abbau des Hasses, mit dem man uns verfolgt, beizutragen. Hört ihr die Soldaten beten? Unser Gott ist unsere Pflicht. Aus den Schlünden der Kanonen unsere stärkste Liebe spricht. Schießen wir ihm die Patronen, Vater unser, durch den Lauf, und ein Kreuz soll darauf thronen, Bajonette pflanzet auf. Kameraden, lasst Schrapnelle Kugeln als Weihwasser streuen. lasst Granaten Weihrauch qualmen, lasst die Sünden uns bereuen. Unverschossener Minenpsalmen, Unterlassungssünden sind, wenn die erst den Feind zermalmen, löst die Sünde sich geschwind. Hängt die Kugel Handgranaten, Rosenkränze um die Brust, wenn die Perlen jäh zerknallen, stirbt des Feindes Kampfeslust. Lasst die Wacht am Rhein erschallen, unseres Zornes Stoßgebet, Hände falten wird zum Krallen, wenn's um Gurka-Gurgeln geht. Wir sind nun einmal Henkers Knechte. Gott hat selbst uns ausgewählt. Und so schauet denn um euch und betet im Angesicht der Wunde des Herrn. Bring uns, Herr, ins Paradies. Verwandlung. Vierte Szene. Kragujewatz, Militärgericht, der Oberleutnant Auditor, der Schriftführer. Der Oberleutnant Auditor hinausrufend: Sollen sich aufhängen! Zum Schriftführer: Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, die über die drei Burschen aus Karlova, meine ich, die Gewehre gehabt haben? Der Schriftführer: Jawohl. Aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass Sie erst 18 Jahre alt sind. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen Sie aber nach dem Militärstrafgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Geben's her! Er liest. Naja, da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter abändern. Sind sowieso stattliche Burschen. Er taucht die Feder ein. Da schreiben wir heute statt 18, 21. So, jetzt kann man sie ruhig aufhängen. Verwandlung. Fünfte Szene. Schönbrunn. Arbeitszimmer. Der Kaiser sitzt vor dem Schreibtisch und schläft. Schlafend singt er das Folgende. Wie ich zur Welt bin kommen, da war das Schlamperei. Ich hab mir vorgenommen, mir ist alles einerlei. An Ballowatsch hat's geben von einer eigenen Art. Was? Ich soll in das Leben? Mir bleibt doch nix erspart. Nur Pech in der Verwandtschaft. Längst hätte ich es satt. Hätte ich nicht die Bekanntschaft mit ihr, der Kathi Schrat, mit ihr allein ich's aushalt, obschon sie schon bejaht. Und kostspielig der Haushalt, auch ihr bleibt nix erspart. Ein freudiges Erlebnis für mich und für das Land. Das war das spanische Begräbnis von meinem Neffen Ferdinand. Wir folgten unserem Hasse auf lustger Leichen fort. Begräbnis dritter Klasse, da blieb mir was erspart. Und der nur Ruhe wollt haben, geht endlich selbst zur Ruhe. Doch eh sie mich begraben und eh der Sarg fällt zu, so jung noch soll ich, frag ich, schon auf die letzte Fahrt. Und noch einmal geschwind sag ich, mir bleibt doch nix erspart. Sechste Szene: Winter in den Karpaten. Ein Mann an einem Baum gebunden. Kompanieführer Hiller. Füsilier Helmhake. Zwei Soldaten. Kompanieführer Hiller. Wie viel Grad hat's wohl? Ein Soldat. An die 30. Na ja, dann könnten losbinden. Die Soldaten tun es. Der Mann, Füsilier Helmhake, bricht ohnmächtig zusammen. Hiller schlägt ihm mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Nur mal ins Erdloch neben. Es geschieht. Aber ist es denn auch feucht und stinkend genug? Der Soldat. Jawohl. Fiebert wohl schon tüchtig. Jawohl. Doppelposten, Nummer an. Das Schwein bekommt nichts zu fressen und zu saufen. Darf auch weder tags noch nachts austreten. Hat er denn freilich auch nicht nötig. Er geht mit den Leuten ab. Zwei Soldaten bleiben vor dem Erdloch zurück. Man hört Wimmern. Der zweite Soldat. Meinst du nicht auch, dass wir gottgefälliger handelten, wenn wir statt seiner ihn? Der erste. Jawohl. Der zweite. Zwar sind schon tot. Thomas, den er bei ebensolcher Kälte gezwungen hat, sich nackt auszuziehen. Und Müller, der krank auf Wache musste. Und noch fünf andere hat er. Man hört Stöhnen. Es klingt wie Durst. Ah, was? Das halte ein anderer aus. Ich will ihm einen Schneeball an den Mund halten. Er kriecht in das Erdloch und kehrt weinend zurück. Noch nicht 20 Jahre alt. Freiwillig ins Feld gegangen. Hiller erscheint mit Leuten. Hiller. Ich hab mir die Sache überlegt, ich will mal sehen, der Kerl soll rauskommen. Na wird's? Der zweite. Er kann wohl nicht mehr, Herr Leutnant. Was denn los? Raus mit dem Mistviech! Einige Soldaten zerren Helmhake heraus und schleifen den Reglosen wie ein Stück Vieh. So siehst du aus! Ah, die Tricksau verstört sich ja bloß. Trampelt ihn doch in den Hintern! Er tritt ihn mit dem Stiefelabsatz. Willst du laufen, du Schwein? Ist denn das Aas noch nicht verrückt? Der zweite beugt sich zu dem Misshandelten nieder, den er berührt, streckt seine Hände wie abwehrend zu Hiller empor und sagt: Soeben. Verwandlung. Siebente Szene, eben da im Unterstand Hillers. Unterarzt Müller, Kompanieführer Hiller. Unterarzt Müller. Tod durch Erfrieren. Wiederbelebungsversuche vergebens. Das Bedenklichste ist, dass er keine Verpflegung bekommen hat. Hiller. Naja, wir müssen die Sache so deichseln, dass uns keiner an den Wagen fahren kann. Nicht? Ich gebe selbst zu, dass Hungerschläge und Anbinden nicht mehr zureichen, um den Kampfesmut zu beleben. Aber was soll man tun? Was Helmhake betrifft, so kann ich sagen, dass ich alles Erdenkliche getan habe. Dem Vater schreibe ich so: Werter Herr Helmhake, hierdurch erfülle ich die traurige Pflicht, Sie von dem plötzlichen Ableben Ihres Sohnes, des Gardefüsiliers Karl Helmhake, in Kenntnis zu setzen. Der Arzt stellte blutigen Dünndarmkatarr fest. Während seiner kurzen Krankheit ist Ihrem Sohne die bestmöglichste körperliche und ärztliche Pflege zuteil geworden. Wir verlieren den Dahingeschiedenen einen tüchtigen Soldaten und guten Kameraden, dessen Verlust wir schmerzlich betrauern. Seine Überreste ruhen auf dem Friedhof in Dolzki. Verwandlung. Fünfter Akt. Das Kadorna-Lied. Offiziere singen. Da sang's, die Front ist rogelt warm. Wenn ich das hör, krieg ich Anzorn. Als eingefleischter Patriot spürst nix von einer Hungersnot. Uns hier heraus kann nix geschehen, denn Österreich wird ewig stehen. Wir sind die besseren Herren vom Stab, in diesem Punkt geht uns nix ab. Wir gehen nicht in den Schützengraben, weil's dort keinen Shampoos haben. Statt Kaviar auf Butterbrot gibt's nix als einen Heldentod. Wir fressen, die dort müssen zäun, fürs Vaterland ist schön zu freuen. Wir fressen, die dort müssen zäun, fürs Vaterland ist schön zu freuen. Geh, meine Herren, Bumsti! Erste Szene. Bei Udine. Zwei Generale, jeder in einem über und über bepackten Automobil von verschiedenen Seiten. Der erste General. Ha, jetzt fahr ich's letzte Mal. Mehr ist nicht zu holen. Der zweite General. Na, mehr ist nicht zu holen. Schade, so ein reiches Land. Ja, den Deutschen. Nein, wir sind wieder einmal zu spät gekommen. Ja, die Deutschen. Na, praktisch sind's. Das muss ihnen da nicht lassen. Beuteoffizier haben's. Da ist alles organisiert. Mit Sammeltransporte. Und seins muss sich alles kleinweiß zusammenklauben. Naja, sie haben halt eine Organisation, nicht? Wie sie nach Udine gekommen sind, haben sie es gleich einteilt in Udine S und Udine N. In Udine S war Seide. Das hat also den Deutschen gehört. In Udine ein war nix, das hat also uns gehört. Naja, und die deutschen Beuteoffiziere sind geschwinder wie bei uns die galoppierende Schwindsucht. Da kriegt man Respekt. Naja, aber an Wein haben die eigenen doch gekriegt. Ne? Der ist halt noch nicht verschwunden. Aber dafür die eigenen im Wein. Das war der reine Russentod. Hast was? Ein bisschen ein herrenloses Gut? Naja, hast nicht viel. Hat so ein paar kleine Erinnerungen an die Front. Naja, was halt nicht nied- und nagelfest war. Ich hab heute drei Teppiche, 30 Kilo Reis, bisschen Fleisch, zwei Säck Kaffee, drei Türfüllungen und vier Heiligenbilder requiriert. Schön, moin, nach der Natur. Naja, ich hab heute ein Grammophon, 20 Kilo Makarone, bisschen Kupfer, 5 Kilo Käse, 2 Dutzend Sardinenbüchsen und ein paar Büdeln in Öl. Also, Servus! Er fährt ab. Ah, dort sehe ich einen Infanteristen von uns im Feld.

Vierte Szene, eine Seitengasse. Unter einem Haustor ein Soldat mit zwei Medaillen auf der Brust. Die Kappe hängt ihm tief über das Gesicht. Ihm zur Seite seine kleine Tochter, die ihn geführt hat und sich nun bückt, um einen Zigarettenrest vom Trottoir aufzuheben, den sie ihm in die Tasche steckt. Im Hof des Hauses ein Invalide mit einem Leierkasten. Der Soldat: Jetzt sind's schon genug. Er zieht eine Holzpfeife hervor, in der das Mädchen den Tabak der Zigarettenreste hineinstopft. Ein Leutnant, der vorbeigekommen ist, dreht sich um. Barsch: Können Sie nicht sehen? Der Soldat: Nein. Der Leutnant: Was? Ach so. Er entfernt sich. Der Soldat geführt von dem Kind in die andere Richtung. Verwandlung. Fünfte Szene. Eine menschenleere Gasse. Es dunkelt. Plötzlich stürzen von allen Seiten Gestalten herbei, jede mit einem Stoß bedruckten Papiers. Atemlos, Korribanten und Mänaden rasen die Gasse auf und ab, toben, scheinen einen Mord auszurufen. Die Schreie sind unverständlich. Manche scheinen die Meldung förmlich hervorzustöhnen. Es klingt, als würde das Weh der Menschheit aus einem tiefen Ziehbrunnen geschöpft. Sie verschwinden. Die Gasse ist leer. Verwandlung. Sechste Szene. Liebesmahl bei einem Chorkommando. Die dem Zuschauer zugekehrte Wand des Saales ist von einem Kolossalgemälde, Die große Zeit, ausgefüllt. Es wird ein Sautanz serviert. Die Musik spielt: Der alte Noah hat's doch gewusst, die schönste Boa wärmt nicht die Brust. Das Gelage neigt sich dem Ende zu. Offiziere der verbündeten Armeen stoßen miteinander an. Aus der Ferne Geschützdonner. Ein Husarenoberleutnant wirft ein Sektglas an die Wand. Der preußische Oberst neben dem General summend und nickend: Der olle Noah, der hat's gewusst. Der Prösterchen. Der General: Meine Herren, wir sind stolz, dass wir Schulter an Schulter mit unseren kampfgestellten Bundesgenossen in schimmernder Wehr. Meine Herren, ich trinke auf die Nibelungentreue in diesem Bündnis, das jetzt ausgebaut haben und der preußische Oberst: Vertieft! Hoch- und Hurra-Rufe. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich danke Ihnen. Aber nun mal wieder ohne feierlichen Klimbim, wenn ich bitten darf. Die Wonne, Jans, heben wir uns für den Tag des Endsiegs auf. Jetzt mal wieder eins eurer köstlichen Österreicherlieder von eurem prächtigen Lehar, der uns an der Westfront so viel Freude gebracht hat. Bravo-Rufe. Der General: Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen? Die sind ja heute ganz starr. Na, was singt's denn nicht mit? Der Rittmeister über den Tisch rufend: Die Schwester Paula, die hat dir ein paar da los. Da kann sich die Schwester Ludmilla verstecken. Schwester Paula kreischt: Aufhören, grauslicher Mensch das. Ja, was ist denn, was ist denn? Komplimenten machen darf man auch nicht mehr. Immer der mit seinen Anzüglichkeiten. Ein Oberleutnant: Na und Deckspaß, Lavern. Der preußische Oberst: Die Spaßlaberl? Ne, hört mal, was ihr für ulkigen Namen habt. Was denn das für ein Ding? Der General gibt eine Erklärung, schallende Heiterkeit. Der Telefonoffizier stürzt herein, tritt direkt an den General heran, flüstert ihm etwas ins Ohr. Der General: Was? Die Elendigen. Die Elendigen, diese Frontschweine. Der preußische Oberst: Was ist denn los? Der Telefonoffizier, in größter Erregung, stammelnd. Die Spitzen der rückfluteten Divisionen erreichen bereits den Stand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen, die Straßen sind von gepfropftem Train gesperrt, die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Der General: Dezimieren die Bagage übereinander. Zu ein paar frische Regimenter einsetzen. Antreiben, antreiben. Geschwind. Was? Die Gasgranaten gehen auch nicht? Sau Wirtschaft übereinander. Sau, ein Ballerwatsch. Sau ein Pech. Naja, kann man halt nichts machen. Der preußische Oberst: Na? Vorbei, Lung. Bisschen schlapp, die lieben Österreicher. Bisschen schlapp. Der preußische Oberst: Na, sag mal, von wem ist doch dies wundervolle Lied? Das ist vom Egon Schubert. Ja, natürlich, das sollte man eigentlich wissen, euer Schubert. Ja, den habt ihr Wiener vor uns voraus, da ist nichts zu wollen. Ach, überhaupt, euer herrliches Wien. Ja, ja, so ein richtiger Wiener Fiager mit seiner Jummidroschke, mit seinem Heuriken im Prater. Nee, da ist nicht dran zu tippen. Und die Beaner Waschermaderl, auch mal da gewesen. Da sangen sie immer zu, weil ich ein oller Dreher bin oder so ähnlich. Da war noch Vater Strauß in Blüte mit seinen Schwammerl. Nee, wie hieß der Ding doch gleich? Schrammerl, die Schrammerl-Brüader. Der Geschützlärm ist verstummt. Verschiedene Stimmen: Oha, was ist denn? Was ist denn? Was heißt es? Der Oberstleutnant: Nix. Geschossen haben's in Otakring. Der General: Wo bleibt unsere artilleristische Überlegenheit? Wo schufte das? Nach einem vierjährigen, beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht. Beispielgebend. Er fällt auf den Stuhl und wimmert. Der preußische Oberst: Nicht, euer Exzellenz, Kopf hoch! Meine Herren, wir dürfen und können den Mut nicht sinken lassen. Jetzt vor dem Endsieg. Seien Sie überzeugt, meine Herren, dass es sich nur um den typischen Anfangsgewinn einer jeden feindlichen Offensive handelt. Um Bluff und weiter nichts. Was uns noch immer bleibt, ist ein strategischer Rückzug. Und ein strategischer Rückzug ist immer ein Erfolg. Gott ist mit uns. Wir schaffen es. Der Horizont es. Ist eine Flammenwand. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Panikartiger Lärm. Viele der Anwesenden liegen unter der Tafel. Viele eilen oder wanken dem Ausgang zu. Etliche kehren mit entsetzten oder verzerrten Gesichtern zurück. Rufe: Was ist denn? Was ist denn geschehen? Der General, lallend: Durch, Sans, Spütz, weiter. Alle Lichter sind erloschen, draußen Tumult. Man hört das Platzen von Fliegerbomben, dann tritt Stille ein. Die Anwesenden schlafen, liegen in Somnolenz oder starren völlig entgeistert auf die Wand, an der das Tableau Die große Zeit hängt. Verwandlung. 7. Szene. Der Optimist, der Nörgler. Der Optimist. Jeder Krieg wurde doch noch durch einen Frieden beendigt. Der Nörgler. Dieser nicht. Er hat sich nicht an der Oberfläche des Lebens abgespielt, sondern im Leben selbst gewütet. Die Front ist ins Hinterland hineingewachsen. Sie wird dort bleiben. Und dem veränderten Leben, wenn's dann noch eines gibt, gesellt sich der alte Geisteszustand. Die Welt geht unter und man wird es nicht wissen. Alles, was gestern war, wird man vergessen haben. Was heute ist, nicht sehen. Was morgen kommt, nicht fürchten. Man wird vergessen haben, dass man den Krieg verloren, vergessen haben, dass man ihn begonnen, vergessen, dass man ihn geführt hat. Darum wird er nicht aufhören. Das war der zweite Teil einer von Erwin Steinhauer und Franz Schuh zusammengestellten Hörspielfassung Der letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Mit Erwin Steinhauer Stimme und Georg Graf, Pamelia Stickney, Joe Pinkel und Peter Rosmanit Musik. Diese Produktion ist auch als Hörbuch im Mandelbaum Verlag erschienen. Und das ist Musik aus der Entstehungszeit Der letzten Tage der Menschheit. Markus Hinterhäuser und Schönbergs Suite Opus 25. Musik und Lyrik, wienerisch und polyglott, wird Ihnen heute Abend in einer Spezialsendung Irene Suchy präsentieren. Am 12. Juni wäre H.C. Artmann 100 Jahre alt geworden. Und in Opus, dem Ö1 Musikkolloquium, heute um 22.05 Uhr präsentiert Irene Suchy H.C. Artmanns Zauberkasten und Musik, die von H.C. Artmann inspiriert wurde. Diese Sendung ist der Auftakt für eine ausführliche Hommage an den Dichter, Erzähler und Übersetzer, zum Beispiel vom Deutschen ins umgangssprachlich Österreichische oder Wienerische. Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist, bearbeitet von H.C. Artmann, den können Sie am Samstag im Ö1-Hörspieltermin um 14 Uhr hören. Klaus Gmeiner hat Artmanns austriakischen zerbrochenen Krug 1995 im Landestudio Salzburg produziert. Doch dass der Rupprecht den besagten Krug nicht zerschlagen hat, dafür lege ich meine Finger ins Feuer. Das andere, was gestern in der Nacht passiert ist, darüber kann und darf ich nicht reden. Kann sein, dass ich es der Mutter früher oder später einmal erzählen werde. Aber heute und vor diesem Tribunal nie und nimmer. Na, das heißt also, wo kein Kläger, da kein Richter. Das Ganze ist Schätzkollet noch auf gut Deutsch. Dann kann man ja die Sache ganz einfach ad acta legen, wie das so schön heißt. Der Prozess hat sein End und alle gehen nach Haus. Na, gibt's da noch was einzuwenden? Was sagt denn Sie zu dieser Erklärung? Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist, bearbeitet von H.C. Artmann, nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel. Die Woche darauf bringen wir eine Neuproduktion. Erwin Steinhauer, ein großer Artmann-Verehrer und Artmann-Kenner, hat, musikalisch unterstützt von Georg Graf, Joe Pinkel und Peter Rosmanit, eine Text-Musik-Collage gestaltet mit dem Titel »Um zu tauschen, Vers für Kuss«. Als des Morgens Wangenröte Ilsebell aus Träumen schob, war das Alpha ihrer Worte Meister, Artmann, Frauenlob. Braun die Locken, Kohleaugen, roter Lippen Nelkenschwung und der Nacken einer Schwänin. Veneris Verkündigung. Ihre Lenden zierte Seide, zart und sarazenengrün. Ach, aus ihrem Unterhemde sah man Rosenäpfel glühen. An das Fenster eilt die Holde, zog die Jalousien fort, blickt in den erwachten Garten, wo ein Lusthaus ist, mein Ort. Ihre schön verwunschene Stimme drang mir warm ans linke Ohr, ließ mein Blut wie Laub erbeben, trug zur Kehl mein Herz empor. Und schon saß ich vor der Tinte, tauchte forsch die Feder drein, setzt auf weiße Blätterzeilen, zierlich, negruit und fein. Mühelos flossen meine Reime aufs Papier durch frühen Tag und aus tauverglasten Bäumen tönte froher Finkenschlag. Bald drauf pfiff ich meiner Taube, hieß sie schweben zum Balkon, in die Finger ihrer Hände bracht sie meinen Liebeslohn. Wald es, Wotan, dass ich nimmer von der Dame scheiden muss. Gib mir ewig Tag und Nächte, Vers für Kuss. Um zu tauschen, Vers für Kuss. Zu hören am Geburtstag H.C. Artmanns, am Samstag, den 12. Juni im Ö1 Hörspiel. Und zu hören und zu sehen sind Erwin Steinhauer und seine musikalischen Begleiter am 12. Juni um 11 Uhr im Theater im Park im Wiener Belvedere. H.C. Artmann, ich bin Abenteurer und nicht Dichter, heißt ihr Programm zu Ehren des großen Universalisten. Einen Überblick über die geplanten Sendungen zum 100. Geburtstag von Hans Karl Artmann finden Sie unter oe1.orf.at/Artmann.